Sag mal, Mama, Mama. Bei kleinen Kindern dauert es ein paar Jahre, bis sie anfangen zu sprechen. Bei Maschinen 200. So könnte man zumindest meinen, wenn man die Geschichte der Sprachsynthese liest, und zwar auf der Internetseite der Stockholmer Universität. Auf der optisch altmodischen, aber inhaltlich spannenden Seite kann man nachlesen, dass bereits 1773 mit der Entwicklung angefangen wurde. Damals schloss ein dänischer Professor Resonanzröhren an Orgelpfeifen an und konnte damit Vokale erzeugen. Auch Wolfgang von Kempelen tüftelte an einer Sprachmaschine und schaffte es auch. Das Ungetüm muss mit einem Blasebalg in Bewegung gesetzt werden, dann beginnt ein Gummimund zu sprechen. Bei Bedarf muss man der Maschine zusätzlich die Nasenlöcher zuhalten. Ein Nachbau der Maschine klingt so. Richtig spannend wurde es aber erst, als die Elektrotechnik entwickelt wurde. Homer Dudley bastelte seinen Voder, der 1939 auf der Weltausstellung in New York vorgestellt wurde. Oder besser, der sich gleich selber vorstellte. Will you please make the voder say for our eastern listeners, good evening, radio audience. Good evening, radio audience. And now for our western listeners, say, good afternoon, radio audience. Auch wenn es sich ein wenig so anhört, als stünde dem Moderator ein Roboter gegenüber, der Voder sah eher aus wie eine überdimensionierte Schreibmaschine, auf der eine junge Dame die Töne erzeugte. Besonders einsame Erfinder scheint es auch gegeben zu haben, zum Beispiel Gunnar Fant von der Königlich Technischen Hochschule in Stockholm. Er entwickelte ein Gerät, das Vokale nachahmen konnte. Statt ein einfaches Test, Test, 1, 2, 3, brachte er ihm aber diesen Satz bei. How are you? I love you. Wie es weiterging mit der Sprachsynthese ist bekannt. Heute kann beinahe jeder noch so kleine Computer vorlesen, was er auf dem Bildschirm gerade anzeigt. Besonders sinnvoll ist das natürlich für blinde oder stark sehbehinderte Nutzer. Tiefschürfende Gespräche können wir allerdings auch nach 200 Jahren der Sprachsynthese noch nicht mit Maschinen führen. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Der Link zu dieser Seite ist leider etwas lang. Zu finden ist sie nämlich unter www.lingsu.se/staff/hartmut/kempeln.htm. Den Link können Sie aber auch noch einmal nachlesen auf der Impulsseite des SWR.